Ja, es geht schon darum, das ist natürlich ein Film, der diese Zeit, also die Barockzeit, die Erzsébet Báthory lebte zwischen 1560 und 1614 in Ungarn, der diese Zeit wieder auferstehen lässt. Er ist eigentlich aber nicht so opulent, sondern er ist grau, trist, depressiv, könnte man sagen, aber es ist auch sehr realistisch. Man kann sich das wahnsinnig gut vorstellen und wer so ein bisschen Julie Delpys Filme kennt, der kennt vielleicht auch La Passion Béatrice von Bertrand Tavernier. Da war sie ein junges Mädchen, in so allein gelassen in so einem Schloss im Mittelalter, das war auch ein ganz toller Film über diese Zeit. Und genauso finde ich den Film ziemlich präzis als Momentaufnahme eines Lebens von reichen Leuten von der oberen Gesellschaft, aber eben im Barock. Und da ist es sehr kalt in diesen Schlössern. Und da ist es auch oft ziemlich langweilig. Und die Leute, selbst wenn sie zum oberen Teil der Gesellschaft gehören, haben eigentlich kein so wahnsinnig schönes Leben. Und der Barock lebt ja nun auch aus der Doppelfigur von Lebensfreude und ständigem Denken an die Vergänglichkeit und an den Tod. Unbedingt, ja, das ist ein Vanitas-Stilleben, kann man sagen. Also eine Eitelkeitsgeschichte auch und eine Vergänglichkeitsgeschichte. Und da kommen wir dann auf den Ruf als Blutgräfin, den Erzsébet Báthory hat. Da gibt es halt diese Legende, diesen Mythos, dass sie Jungfrauen geschlachtet hat, um ihr eigenes Altern hinauszuzögern, um ihre Schönheit zu erhalten. Genau, das ist die Geschichte, die Julie Delpy in ihrem zweiten Spielfilm erzählt. Man wundert sich ein bisschen, denn sie hat ja zuerst einen Film als Regisseurin gemacht, der war ganz anders, der hieß Zwei Tage in Paris und ein bisschen ließ sich das an wie eine der besseren Woody Allen Komödien, erzählte von einem Paar, eine Französin, ein Amerikaner, die Paris entdecken. Und diesmal ist es was ganz anderes, eben nicht nur ein Kostümfilm, sondern auch ein dunkler, ein Horrorfilm mit kleinen Splatter-Elementen. Und diese Figur, die bringt Frauen um in dem Film. Also da schlägt sich Julie Delpy schon auf die Seite der Mehrheitsmeinung unter den Historikern. Es gibt eine Minderheit unter den Historikern, die heute sagen, das war alles gar nicht so. Es ist eine Verschwörung, eine Propaganda, um diese Frau fertig zu machen. Denn neben allem anderen war das auch so, Báthory war eine Witwe, sie hatte das Vermögen ihres Mannes geerbt, hatte auch aus ihrer eigenen Familie ein sehr großes Vermögen und der Kaiser in Wien, der war schlicht und einfach tief in der Kreide bei ihr und wollte das Geld nicht zurückzahlen. Insofern gab es auch handfeste politische Interessen, die sich gegen diese Frau richteten. Umgekehrt hat die Frau auch, da muss man sie gar nicht verniedlichen, die hat natürlich auch eiskalt ihre eigene Macht ausgespielt. Insofern könnte es sein, dass das alles gar nicht wahr ist. Aber es gibt Prozessakten, die sind auch veröffentlicht und daraus geht hervor, dass zumindest eine ganze Menge junge Frauen, Jungfrauen oft verschwunden sind in der Zeit, als die da allein auf dem Schloss lebte. Und einige von denen, laut Prozessakten, hat sie zu Tode gefoltert. Man kann nicht genau sagen, ob das stimmt, aber der Film zeigt nicht die Folter. Er zeigt aber, dass die Frauen getötet werden, um aus dem Blut eine Art so Schönheitstiegel, so eine Lotion zu machen aus dem Blut von Jungfrauen. Heute ist es Botox, damals hatte man das nicht und sie versucht sich damit jung zu machen. Also das ist eigentlich eines der großen Themen des Films, der Traum von der ewigen Jugend. Und Julie Delpy zeigt also einen Machtmenschen, der zufälligerweise eine Frau ist. Ja, ganz genau. Die ist natürlich nicht sympathisch, dafür bringt sie zu viele Leute um, aber sie ist auch nicht unsympathisch. Und eigentlich ist es ein ganz toller Auftritt der Schauspielerin Julie Delpy, denn das muss man ja sagen, sie macht ja alles in diesem Film. Sie ist die Regisseurin, sie hat das Drehbuch geschrieben nach den historischen Ereignissen, hat sich ganz viel offenbar sowohl mit den Akten beschäftigt, mit den Büchern der Historiker, aber auch mit den Mythen und mit den Romanfassungen. Es gibt ja auch andere Filme und um diese Frau, die ist auch so eine Heldin des Black Metal Rock. Es gibt Computerspiele über sie, Leopold von Sacher-Masoch, also der Erfinder des Masochismus, hat ja die Novelle Ewige Jugend gewidmet. Insofern gibt es ganz viel. Das alles kennt Julie Delpy, hat sie irgendwie verarbeitet, spielt drauf an in diesem Film. Und man sieht sie da, wie sie kühl, auch so ein bisschen verächtlich auf die normalen Menschen blickt. Man sieht sie gleichzeitig auch, wie sie tief verzweifelt ist, weil es ist auch eine Liebesgeschichte. Sie verliebt sich als Frau um die 40 in einen viel jüngeren Mann, der ist Anfang 20. Der wird von Daniel Brühl gespielt. Der kommt da wahnsinnig als Milchbubi rüber. Das finde ich auch eigentlich die schwächste Entscheidung dieses Films. Daniel Brühl glaubt man den Milchbubi zwar, aber man glaubt nicht, dass Julie Delpy auf so einen reinfällt. Dafür ist sie viel zu tough. Und insofern geht es um eine Frau, die eigentlich kühl sein muss, um zu überleben und die dann doch hingerissen wird von der Leidenschaft. Wie ist denn der Film von der Machart her formal gelungen? Ja, ich finde ihn sehr gelungen. Also es gibt so Passagen, die sind der Versuch, wirklich einen historisch exakten Film zu machen. Dann wird das Ganze auch so ein bisschen überhöht in die Schmonzette. Da erinnert das an den Namen der Rose. Andererseits ist es eine ganz clevere und auch fast schon ein bisschen poppige Reflexion auch unserer Tage im Gewand der Kostüme. Also man kennt vielleicht von Sofia Coppola den Film Marie Antoinette. Ein bisschen geht es auch darum. Es geht darum, was heißt eigentlich Weiblichkeit? Was heißt es, Frau zu sein? Mit mit einem Sexualleben, mit dem Wunsch, in einer Männerwelt autonom zu sein und nicht nur so ein Spielball der Männer zu sein, dann ist es gleichzeitig auch manchmal so eine Schauermär mit Splatter-Effekten, das Blut spritzt, die Leiber brechen auf. Trotzdem kann man da, finde ich, reingehen. Man muss in 2, 3 Momenten, und das wird aber dann rechtzeitig angekündigt, da werden sicher manche Leute dann kurz wegschauen wollen. Auf der anderen Seite sehen Sie ganz tolle Schauspieler, auch in den Nebenrollen ist das großartig besetzt, auch interessanterweise deutsche Darsteller, die man mal so ein bisschen anders sieht. Charlie Hübner, den kennt man fast nur aus dem Fernsehen, spielt den feisten Barockfürsten und Mann dieser Gräfin. Und dann gibt es eine ganze Menge deutscher Jungschauspielerinnen, die hier enthauptet und geschlachtet werden, von Anna-Maria Mühe bis zu Nora von Waldstätten.